Die Welt der Mikroben. Wenn man aus dem Weltall auf die Erde schaut, sieht man uns Menschen nicht. Die Erde erkennt man. Sie ist ein runder, leuchtender Punkt neben anderen leuchtenden Punkten vor dunklem Hintergrund. Geht man näher heran, sieht man, dass wir Menschen an ganz unterschiedlichen Orten auf der Erde leben. Nachts leuchten unsere Städte als kleine, helle Punkte. Manche Völker leben in Gebieten mit großen Städten, andere überall verteilt auf dem Land. Wir leben in kühlen nordischen Gefilden, aber auch im Regenwald oder an den Rändern von Wüsten. Wir sind überall, auch wenn man uns aus dem Weltall nicht sehen kann. Schaut man sich uns Menschen näher an, stellt man fest, dass jeder von uns wie eine eigene Welt ist. Die Stirn ist eine luftige kleine Wiese, der Ellbogen ein trockenes Ödland. Die Augen sind salzige Seen und der Darm ist der abgefahrenste, riesigste Wald mit unfassbaren Kreaturen. So wie wir Menschen den Planeten bewohnen, werden auch wir besiedelt. Unter dem Mikroskop kann man unsere Bewohner, die Bakterien, gut erkennen. Sie sehen dann aus wie kleine, leuchtende Punkte vor dunklem Hintergrund. Jahrhundertelang haben wir uns mit der großen Welt beschäftigt. Wir haben sie vermessen, Pflanzen und Tiere erforscht und über das Leben philosophiert. Wir haben riesige Maschinen gebaut und sind zum Mond geflogen. Wer heute neue Kontinente und Völker entdecken will, muss die kleine Welt erkunden, die sich in uns selbst befindet. Unser Darm ist dabei der faszinierendste Kontinent. Nirgendwo leben so viele Spezies und Familien wie hier. Erst seit 2007 arbeitet man an einer Bakterienkarte. Dafür werden viele, viele Menschen an allen möglichen Stellen mit Wattestäbchen abgetupft. An drei Stellen im Mund, unter den Achseln, auf der Stirn. Es werden Stuhlproben analysiert und Genitalabstriche ausgewertet. Orte, die bislang als keimfrei galten, stellen sich plötzlich als besiedelt heraus, zum Beispiel die Lunge. Der Darm ist in Sachen Bakterienatlas die absolute Königsdisziplin. Von den Mikrobiota, also der Gesamtheit aller Mikroorganismen, die auf uns herumwuseln, befinden sich 99% im Darm. Nicht etwa, weil es sonst kaum welche an anderen Stellen gibt, sondern weil es im Darm einfach so unfassbar viele sind.